Meine lieben Geschwister, nehmt euch Acht vor dem verfluchten Shaitan. Denn wahrlich, er ist euch ein deutlicher Feind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Feind, sein größtes Ziel in einer Ehe oder in einer Gesellschaft ist es, eure oder eine Ehe zu zerstören. Das ist sein größtes Ziel. Er will die Liebenden trennen, den Hass und die Wut sowie Ekel zwischen euch sehen und erwecken. Und er hat dazu viele lächerliche Tricks, auf die aber leider sehr, sehr viele reinfallen. Und ich möchte euch gern ein paar Sachen hier nennen, damit ihr das versteht. Diese Shaitan-Tricks, die er benutzt. Er versucht euch gegenseitig einander hässlich zu machen, zum Beispiel. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Wie zum Beispiel ein unbedeutender, angeblicher Mangel im Aussehen. Wobei alles andere perfekt ist. Oder Mängel in jeglicher Art. Beim Kochen, Putzen, Kindererziehen, Umgang mit anderen, Umgang mit sich selbst, mit dem Arbeiten, mit dem Lernen und so weiter. Doch das ist nur ein Trick. Denn jeder von uns hat solche Fehler. Ja, und das ist weniger schlimm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er gibt uns eine Lösung für diese Sache. Er sagt, wenn du einen Fehler siehst, so schau auf das Gute an deinem Ehepartner, dann wird das Schlechte weggehen. Naam, und der Shaitan, er kann euch mit den kleinsten Dingen in eure Ehe kommen und versuchen, eure Ehe zu zerstören. Wie zum Beispiel, das Essen ist so salzig, kein Zucker ist im Tee, du hast die falsche Schokolade gekauft, du hast die falschen Chips gebracht und so weiter. Subhanallah, Angelegenheit des Essens. Wenn dir was nicht passt, dann ist es nicht. Oder besorge es dir selber. Und wenn dein Mann nicht isst, dann frage ihn nicht, ob es ihm denn nicht schmecke. Denn es ist nichts Schlimmes daran. Es kann passieren. Und diese Sache kann man leicht lösen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Wenn er eine Sache nicht mochte, hat er diese nicht gegessen. Und wenn er sie mochte, hat er sie gegessen. Und keiner von seinen Ehefrauen hat ihn gefragt, schmeckt es dir? Subhanallah. Und an diesen Sachen wussten sie es, dass es ihm schmeckt oder nicht. Und sie waren aber nicht traurig, weil es ist menschlich. Es ist menschlich, dass man eine Sache macht und kann sein, die schmeckt nicht. Dass man eine Sache kauft und kann sein, der Partner mag es nicht. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Subhanallah. Und ich sage ganz ehrlich, wenn deine Frau stundenlang gekocht hat und es schmeckt dir nicht, Subhanallah, dann ist es nicht. Sei dankbar, dass sie gekocht hat. Bestellt euch eine Pizza und lacht über diese Angelegenheit. Lasst aber den Shaitan nicht zwischen euch kommen, nur wegen solchen kleinen Angelegenheiten. Subhanal Malik. Besonders wenn sich die Partner einander Mühe geben, dann sagt danke und Alhamdulillah. Esst nicht oder streitet nicht. Besonders streitet nicht, Subhanallah. Sagt danke und sucht einen anderen Weg und lacht darüber und lasst den Shaitan nicht zwischen euch kommen.